Im Laufe der Jahre hatten die Sullivans diverse Anstürme blauäugiger Reformer abgewehrt, indem sie ihnen, sobald sie sich auf ihr Terrain verirrten, in die Waden bissen und sie heulend zurück in ihre herrschaftlichen Wohnsitze in der Fifth Avenue jagten, wo sie über mondgesichtige Iren und den Tod der Demokratie klagten. Leute wie Bingham kannten die beiden bestens. Protestanten aus gutem Hause, die den Iren abknöpfen wollten, was sie sich durch harte Arbeit und ehrliche Bestechung verdient hatten. Nicht mit den Sullivans. Finanzielle Macht übten die Cousins durch den Stadtrat aus, der die Mittel einer Reihe städtischer Behörden einschließlich des NYPD verwaltete. Bingham hatte 300 Mulberry kaum betreten, da attackierten die Sullivans und ihre Verbündeten ihn bereits in der Presse als stümperhaften, hoffnungslos überforderten Außenseiter. »Er kennt die Stadt nicht einmal gut genug, um drei beliebige Straßen zu beschreiben«, höhnte Big Tim. »Meiner Meinung nach sollte der Stadtrat einem derart unfähigen und arroganten Mann wie General Bingham keinerlei Beachtung schenken.« Zum ersten Showdown kam es, als Bingham den Etat für das NYPD beantragte. Dabei wurde allerhand klar. Der General forderte 2000 zusätzliche Streifenpolizisten, 100 neue Detectives und Verbesserungen der Reviere im Gesamtwert von 1,6 Millionen Dollar. Mit den zusätzlichen Polizisten hätte das Department es viel besser mit der Black Hand aufnehmen können. Eine der obersten Prioritäten für Bingham. Eine gestärkte Polizei hätte jedoch auch die Interessen der Sullivans in Sachen Glücksspiel und anderer illegaler Aktivitäten südlich der 14th Street negativ beeinflusst, um es milde auszudrücken. Die Cousins legten also ihr Veto gegen das zusätzliche Personal ein und machten das Maß voll, indem sie dem General den Etat sogar kürzten. Wenn man Bingham glauben darf, schickten sie sogar Leute ins Präsidium, um ihn auszuspionieren. »Meine Zentrale war voller Spione«, berichtete der General der Presse. Trotz jener Widrigkeiten hatte das NYPD einen neuen, tatkräftigen Leiter, und Petrosino war voll der guten Hoffnung. Er arbeitete praktisch rund um die Uhr. Er rekrutierte neue Männer für das Italian Squad, nachdem einige versetzt worden waren oder schlicht gekündigt hatten, weil sie mit dem von ihm vorgegebenen Takt nicht Schritt halten konnten. Mit dem feuerspeienden General am Ruder und angesichts der wachsenden Sorge über die Ausbreitung der Black Hand würde die Stadt dem Bund vielleicht endlich mit der nötigen Stärke begegnen.